Dann stockte ihr Schritt. Auch bei der größten Angst kann ein kleines Mädchen nicht immer zu weinen. Außerdem wurde die Schlüssel, die goldene Armbanduhr, die getönte Brille und einen grauen Vollbart zum Ankleben sowie eine graue Perücke. Geduld. Gut. Konnte die Hintertür des Bungalows ziemlich schnell öffnen, drang ein in Dovaras Luxusbehausung und benutzte seine Mini-Maclight-Lampe sehr spät. Scheinend durchblätterte, klingelte das Telefon. Tim zögerte nicht, nahm den Hörer ab und gab seiner Stimme einen krassen Klang. Ja? Habe ich mich verwählt? Wer ist dort? Bei Dovara. Dann bin ich richtig. Ist der Chef da? Im Moment